Johannes' Laufphase. Jetzt, lauf, lauf! Sphera wiederholen. Sphera wiederholen. Sphera wiederholen. Sphera wiederholen. Sphera wiederholen! Geisterbissig! 5 Striche fürs Anmaulen. Ja, das dauert einige Sekunden. Diskutieren, 10. Tschüss, jetzt hab ich genug davon. Ist mir scheißegal. Dann ist eben unser Cody dann nach 9 Jahren weg, wenn er nicht sich benehmen kann. So, Rakai wird sich jetzt den MJ schnappen. Er wird sich ihn über das Facebook schnappen und er hat jetzt in dieses Teamspeak zu kommen. Und Rakai will mit ihm sehr deutlich darüber reden, was hier geht und was hier nicht geht. Leistung ist seit 9 Jahren unter aller Sau bei 40%. Es war nicht sein Name angesagt, es gab aber 3 Hexen und einen DK, die hätten retzen können. Keiner hat es getan, da muss er mich hier nicht anblaffen. Während des Kampfes ist nicht seine Aufgabe. Und es ist zu klären. Ich erwarte 500k. Als Entschuldigung. Ich erwarte 500k. Als Entschuldigung. Ich erwarte 500k. Das ist mein vollster Ernst. So, ihr Lieben, alles Schwarze. Todeskegel bedeutet, Big Big Spy, Todeskegel, es macht Kling und ich laufe los und meine Nasenspitze berührt in diesem Bossfight in der ersten Phase immer die Arschfotze des Bosses. Immer. Es sei denn, ihr habt den Debuff und lauft nach hinten raus und es gibt kein Aber, kein irgendeinen Scheiß, ihr steht da. Punkt. Bitte ruhigerer Ton, danke. Diskussionen für Hochwürden, 5 Striche. Sind 12.500 Gold in die Bank. Dankeschön. Trotzdem erwarte ich Zitat ruhigere aus Ton. Unserer Gildensatzung, ein stärkerer Ton gehört hiermit dazu. Arschloch, Wichser, Hurensohn, verpiss dich aus meiner Gilde, Arschloch. Raus. Und du Hochwürden auch. Und zwar im Namen aller Offiziere. Darauf haben wir nämlich nur gewartet. Und wer keine Striche hat, der kriegt am Ende des Raids ein Eichhörnchen in sein Fleißhäftchen, ne? Oder in sein Muttihäft, oder? Ein Eichhörnchen? Ich habe immer gedacht, ein Bienchen. Nee, ich hab immer ein Eichhörnchen gekriegt damals. Klasse 1 und 2. Gott, ist das lange her. Ich bin alt! Egal. So alt auch wieder nicht. Du kennst mich nicht! Ich hab halt keine Haare mehr, Zähne auch nicht! Ach, du bist nicht alt. Auch du bist nicht alt. Almira? Danke, Almira. Ja? Können wir mal kurz in einen anderen Channel gehen? Nein, wir werden definitiv nicht in einen anderen Channel gehen. Du kannst alles hier sagen und entweder du passt nicht an oder du kannst gehen. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Keine Ahnung, ich bin irgendwie gerade an dem Punkt, wo ich mir denke, ich gucke mir gerade die Logs an und ich sehe in so vielen Sachen, wo Leute, die callen, dass sie in irgendwas reinrennen, Sachen wiederholen, inklusive dir, Almira, der in so viel Scheiße reinrennt, wo ich mir einfach denke, andere wurden dafür gekickt und ich finde es einfach mittlerweile nur noch lächerlich, was hier abgeht. Ich habe jetzt den bis zum HC geblieben, weil ich euch nicht den Raid versauen wollte mit Normal, weil ihr jetzt eine neue ID habt, aber es ist einfach nur sad und lächerlich. Die ID ist nie versaut, es aber kommt das mir ist, so hast vor, keine Ahnung von. Als ob, keine Ahnung, das eben war einfach Kindergarten. Ganz ehrlich, meine eigene Meinung ist, Almira, du hast eine Persönlichkeitsstörung und du hast einfach Machtprobleme. Du kannst einfach nicht damit umgehen. Es tut mir leid, falls ich irgendwie. Bitte bannen, bitte aus dem Clan schmeißen. Werksurfer? Das war der Kumpel. Blackmore, auch Blackmore. Ich denke, ich habe über eine Minute FK. Oh, Entschuldigung. Ich denke, ich habe genügend. Ja, der wollte sowieso so was ich habe, denke ich, genügend bewiesen, was ich kann und was ich nicht kann. Ich weiß, wann ich in was gestanden habe und wann ich in was nicht drin gestanden habe. Er hat Krie gesagt. Ich habe Krie gesagt. Krie, warum hast du eine kleine Verzauberung da drauf? Und ich kriegte keine Antwort. Das war echt blöd, ne? Ja. Das war für euch beide. Der Ichigo, der musste seinem kleinen Bruder die Tür aufmachen, hat er gerade geschrieben. Ja, tut mir dann sehr leid. Das ist relativ egal, ob du das möchtest oder nicht. Du bist dieser Raidleiter geworden und du hast die Dinge vorbereitet. Das ist ja schön, aber ich wurde da reingezwungen. Du hättest damals sagen können, ich mache es nicht. Habe ich. Da hattest du mir gesagt, es ist jetzt geplant und ich darf da nichts sagen. Es gibt keinen anderen Raid-Leiter als dich. Du kannst morgen gerne gucken, dass der Data ihn was abnimmt. Ich bin auch gern bereit, die Bosse, die wir gelegt haben, in Zukunft zu leiten. Aber neue Bosse mache ich nicht. Das besprechen wir wann anders. Da gibt es keinen Mann anders, da gibt es jetzt. Weil morgen ist es bereits so. Der Deldarin ist morgen da, du kannst dich gerne mit ihm besprechen. Aber da brauchst du auch nicht so grinsen. Es hörte sich nämlich gerade nach Grinsen an. Du bist derjenige und ich bereite die Sachen never ever noch vor. Wer sich will eine Antwort haben, egal wer es war, sagt jetzt, er war's. Gucken wir nach, gibt 10.000 Gold in die Bank. Ich bin eigentlich für Raid Abbruch. Ich auch. Dann hätte ich Raid abgebrochen. Ihr macht den Leuten klar, dass das einzige... Bavaria ist übrigens nicht mehr dabei. Ihr habt gerade einen Spieler verloren, der mit einem anderen Char sehr, sehr gut spielt, weil ihr scheiße spielt. Und jetzt klärt ihr das, dass diese Leutchen hier die Arschbacken zusammenkneifen und nicht mehr scheiße spielen wie die letzten Honks in der 100.000. Liga, sondern endlich mal wenigstens so spielen, wie man in der 5. Liga spielen würde. Vernünftig mit Hirn, Herz, Kraft und Willen. Licht los. Hey Leute, was ist so schwer, um in die rote Kreise zu gehen, wenn die da sind? Nur ein Spieler. Und dann auch noch das Rote zu entweichen. Weiter, man bekommt ein Zeichen auf dem Kopf manchmal und da muss man in das richtig Kampf stehen. Das geht nur am Anfang, kann das schief gehen. Wenn man das sieht, soll man das richtige Zeichen gehen und da stehen bleiben. Für die ganze erste Phase. Und ich habe im letzten Fight habe ich gesehen, dass Orange und Gelb mehrmals von Posi geändert sind. Das soll nicht. Also kurz gesagt, achtet direkt am Anfang vor richtig eigentlich den Würfel. Das ist nicht der Effekt, wegen dem wir gewiped sind. Könnt ihr bitte den Effekt klären, weswegen wir gerade gewiped sind, weswegen wir gerade wieder einen Spieler verloren haben, den wir dringend gebraucht hätten? Nee, du sollst nicht den Boss erklären. Wie den Effekt? Du hast doch gerade gesehen, ich habe uns sterben lassen gerade, weil ein nächstes Ad entstanden ist. Wann entsteht ein nächstes Ad? Dann, wenn man sich nicht in den Kringel stellt. Wenn ein Kringel umgesetzt ist. So, und meine Offiziere sollen gerade klären, dass wirklich jedem Einzelnen hier klar wird, entweder ich setze mich vorher hin und lerne die Boss oder ich verpisse mich. Sonst mache ich das Gleiche für und dann schmeiße ich jetzt einfach alle Leute raus, die sich die Bosse vorher nicht angeguckt haben. Und dann gehen wir heute und morgen suchen und nächste Woche auch, weil dann sage ich für nächste Woche direkt den Raid auch ab. Und jetzt haben meine Offiziere endlich den Arsch in der Hose, kriegen den Mund auf und klären es. Und zwar in Assi, arschlochmäßig und nicht in lieb und nett und toll, weil bei lieb und nett und toll hört euch nicht ein einziger Wichser auf der Welt zu. Ja, aber Mund auf. Dann muss ich jetzt mal dazu sagen, wenn man bei jedem kleinen Pups jedes Mal den Try abbricht, kommt man den Abend über auch nicht voran. So ein Try wie gerade, wo ein zusätzliches Ad entsteht, kann man auch locker noch zu Ende spielen. Wir wollen aber auch ein HC-Raid machen und da können wir diese Fehler nicht erlauben. Darum wollen wir, dass in NHC das auch sauber gespielt wird. Weil wir vor diesem Boss in HC nämlich gerade stehen. Auch wenn du es mit uns noch nicht mitgespielt hast. Und wir haben davor in dem Kampf auch schon ein weiteres Ad gehabt. Und das hatten wir mehrfach. Und zwar in dem Kampf, den wir fast bis zum Ende gespielt haben, hatten wir in jeder Phase ein zusätzliches Ad. Also muss den Leuten doch erstmal klar gemacht werden, wenn sie diesen Effekt nicht begriffen haben, dass dieser Effekt genauso wie es angesagt wurde zu spielen ist, weil dieser Boss nämlich noch nicht mal auf NRC liegt, wenn du um diesen Effekt drumherum spielen willst. Und das haben wir vorhin in dem Try ganz locker gesehen, dass es nicht geht. Weil wenn zwei Ads nämlich dann da sind, wir hatten sogar zwei Ads, wir haben zweimal sogar zwei Ads da, bedeutet das, dass auch zweimal die Immersion jeweils durchkommt. Mindestens, wahrscheinlich sogar dreimal. Und das bedeutet für die Heiler in einer Phase, in der sie eigentlich nicht mehr vernünftig heilen können, dass sie grandios geil sein müssen, was sie nicht können, weil sie weder das Gear dafür haben, noch das Mana noch dafür haben. und nur die Grundanweisung von Chef, von mir, an meine Office und sämtliche Raidleiter, die es jemals hier waren, ist abfahren, Bosse. Und das sind alle Bosse, die nicht die letzten beiden Bosse sind, sind zu kennen und werden sauber gespielt, weil wir diese Bosse auf HC spielen wollen. Und wenn man sie nicht sauber spielt, dann wird man sie auch auf HC nicht können. Das hier ist, sich die Sporen verdienen, um HC betreten zu dürfen. Und jetzt geht abermals die Anweisung an meine Offiziere raus, es bitte klipp, klar und deutlich so zu klären, dass wirklich jeder Nase in diesem Raid klar ist, wenn ich es wage, einen Raid zu betreten, habe ich diesen Raid vorbereitet, ich höre zu und ich mache, was gesagt. Und da ist nicht darüber zu meckern, dass ein Vibe angesagt ist. Das hast du nämlich hinzunehmen und das war gerechtfertigt. Also, ist das jetzt allen klar hier? Ich hätte nur eine kurze Frage. Also, wenn ich zum Beispiel Silla bin und habe das orange Symbol, gehe ich auf Orange, bleibe ich dann die komplette erste Phase bei Orange oder so, wenn das Symbol wieder weg ist von meinem Kopf, gehe ich dann wieder zurück zu Lilla? Du bleibst die komplette erste Phase in Orange. Okay, das wollte ich wissen. Und jetzt wüsste ich gerne einmal von irgendeinem Offizier, ganz egal welchem, wie oft habe ich genau diese Information vorhin gesagt? Mindestens 5-0. Ich habe es in Sesamstraßenmanier sogar erklärt. Und ich finde es gerade zum Kotzen, mit welcher Nicht-Vorbereitung ihr in den Raid geht und dass ihr die Ohren zu habt, Mucke laut habt, was auch immer, aber nicht zuhört. Es geht mir tierisch auf den Sack. Ja, Julesini, du. Aber ich kann jetzt nicht bei jedem Einzelnen durchgehen, sondern es muss einfach jetzt eine globale Ansage geben. Nicht vorbereiten heißt nicht raiden gehen. Ihr versaut damit jedem Einzelnen alles und die Leute, die man dadurch dann verliert, die müssen wir auch noch wiederfinden. Und für jede Nase, die wir verlieren deswegen, müssen wir 35 Scheißnasen finden, damit am Ende einer dabei ist, der es halbwegs vernünftig macht. Und das ist die Arbeit von 5 Offis einer ganzen Woche. Ihr bleibt an der Arschfatze stehen! Egal was passiert! Habt das jetzt verstanden, ihr kleinen Arschlöcher! Ist das verstanden? Gut! Generell jeder 10k in die Bank! Aufstehen, gehen, versenden jetzt! To break up dawn.